Zugleich aber ist uns die Judenfrage ein starker Antrieb zur Selbstprüfung und Selbstläuterung. Der Jude konnte unter uns nur so mächtig werden durch unsere Schwächen. Alles Niedrige, Faule und Feige an uns gab für ihn einen Wurzelboden ab. Der Jude lebt von den Schwächen und Lastern der Menschen. Dem Aufrechten, Mutigen und sittlich Starken gegenüber ist er machtlos. In der Lehre des Antisemitismus liegt ein gewaltiger moralischer Ansporn. Mit der Aufklärung über das Judenwesen verbinden wir zugleich ein wichtiges erzieherisches Moment. Heute wirkt der Jude durch Beispiel und Ansteckung sittenverderbend, sein materieller Erfolg verleitet zur Nachahmung. Geht sein geschäftlicher Erfolg allmählich zurück, weil sich die Zahl derer vermindert, die seinem trügerischen Wesen Vorschub leisten, so wird sich auch die verjudete Gesinnung, die sich leider tief in unser Volk eingeschlichen hat, verlieren. Den Juden ablehnen heißt die Unsittlichkeit ablehnen, die Moralbegriffe erhöhen. Heute wird aller Sittlichkeit ins Gesicht geschlagen durch eine Lebenspraxis, die dem Juden, der das Gegenteil aller sittlichen Lebensauffassungen darstellt, Ansehen, Macht und Reichtum verschafft. Mit dem Juden lernen wir zugleich die jüdischen Eigenschaften verachten und ihr Gegenteil schätzen. Denn der geistige und sittliche Fortschritt liegt für uns gerade in entgegengesetzter Richtung, als wohin der Jude heute das Volk führt. Die Belehrung über das Judenwesen sollte schon in der Schule einsetzen. Die Schule, die die Pflicht hat, die Jugend mit allem zu wappnen, was der Lebenskampf erfordert, vor allen Feinden und Giften des Lebens zu warnen, darf ihr den gefährlichsten Lebensfeind nicht verschweigen. Durch Versäumnis dieser Pflicht hat sie bis heute unbewusst geholfen, unser argloses Volk dem Hebräer auszuliefern. Nichts brachten wir aus der Schule mit, was uns befähigt hätte, sein wahres Wesen zu erkennen. Eher waren alle Instinkte nach dieser Richtung eingeschläfert. Der allgemeine Humanitätswahn entwaffnete uns gegenüber dem Juden. Freilich waren die Lehrer dabei selber als Opfer herrschender Anschauungen und irregeleiteter Erziehungsmethoden. Der klösterliche, entmündigende, orthodoxe Geist in den Lehrerseminaren musste die zukünftigen Volkserzieher, in denen sich die beste Kraft und Tüchtigkeit des kleinen, strebenden Mittelstandes verkörpert, gegen den Staat, der solche Formen duldete, aufbringen. Hier setzte das Judentum mit seinem Freiheitsphrasen geschickt ein. Aus Auflehnung gegen bürokratischen Zwang verschrieb sich die Volksschullehrerschaft der Demokratie, erlag in deren Banne der Entnationalisierung und wurde ahnungslos die eifrigste Schutztruppe des in den Phrasennebel der Freiheitlichkeit sich hüllenden Judentums. So hat diese tüchtige Kraft des nationalen Lebens sich, wenn auch unbewusst, schwer an unserem Volke verfehlt. Durch Aufklärung über das Wesen der verjudeten Demokratie einerseits, über die Pflichten zu nationaler Gemeinbürgschaft andererseits aufgeklärt, wird sie unschwer der Letzteren gewonnen werden können. Ohne völkisch gesinnte Lehrerschaft kein deutsches Volkstum. Die Schule selber würde dadurch einen lebendigeren Geist erhalten und sich nicht mehr auf das Auswendiglernen des schon einmal Gedachten und von vielen Gewussten beschränken. Ja, das Bestreben, den Geist der Jugend fast ausschließlich in die Vergangenheit zu lenken, macht viele völlig blind für die Gegenwart. Ihr Geist weilt in Jerusalem, Hellas und Rom in grauer Vergangenheit und weiß kein Verhältnis zu dem Leben der Tat zu finden, das sie umgibt. Sie tappt daher blindlings in alle Fallen. Wäre der Sinn unserer gebildeten Klassen durch eine einseitige Geistesschulung nicht so gründlich irregeleitet, die Judengefahr hätte sich niemals zur heutigen Größe auswachsen können. Es ist ja das merkwürdige Kennzeichen dieser verirrten Bildung, dass sie an einer Reihe der wichtigsten Lebenserkenntnisse bisher achtlos vorübergegangen ist. Es darf wohl behauptet werden, dass ein Großteil unserer Gebildeten von all den Tatsachen, die in den Kapiteln dieses Buches geschildert sind, bis jetzt überhaupt nichts weiß. Zumindest haben sie es versäumt, die befremdlichen Erscheinungen des heutigen Lebens auf ihren Ursprung hin zu untersuchen. Es bedarf einer gründlichen Schul- und Erziehungsreform, wenn wir wieder ein lebenstüchtiges Geschlecht um uns sehen wollen. Solange die neuen Erziehungsanstalten noch nicht geschaffen sind, die jetzigen Machthaber von Judas Gnaden werden selbstverständlich hierfür nicht zu haben sein, solange wird man gut daran tun, möglichst viele geweckte Knaben der heutigen Schulschablone zu entziehen, um unverbildete Geister zu erhalten, die neugestaltend in die Zukunft eingreifen können. Man sollte sich an den Grundsatz halten, nicht zu viel erziehen und schulen, gesunder Geist schult sich selber. Es ist eine Vermessenheit, dass wir in unserer geringen Kenntnis von den Entwicklungsgesetzen des Menschengeistes so zwangsläufig an der jungen Geistespflanze herumbiegen, sie in Form zwingen, die ihr ganz widernatürlich ist. Wir ziehen nur so kranke und verkrüppelte Gewächse groß. Mehr freies Wachstum gewähren, sollte der erste Grundsatz der Schule lauten. Ein geistig unverkümmertes Geschlecht wird aber leicht mit dem Juden fertig werden. Warum nur mussten wir so täppisch in die natürliche Entwicklung des Menschengeistes eingreifen? Fast sieht es aus, als wäre bisher im Judeninteresse der lebendige Geisteswuchs unseres Geschlechts erstickt worden. Schule und Kirche haben mitgeholfen, unser Volk ohnmächtig in die Hände des Juden zu liefern. Jede Unfreiheit, jede Unterdrückung der Natur arbeitet dem Judengeist in die Hände. Der Jude lebt von der Verkehrtheit, Unvernunft und Widernatürlichkeit des Menschengeschlechts. Aus dem Gefühl des Gegensatzes zum Judenwesen erwächst schließlich auch eine Festigung des völkischen Bewusstseins, und ohne dieses kann ein Volk nicht stark und gesund bleiben. Lagarde hatte recht. Wird Deutschland so voll von Deutschtum sein, wie ein Ei voll ist von seinem Inhalt, so wird sich für das Judentum kein Platz mehr darin finden. Wir wollen die Juden nicht totschlagen und ihnen nirgends Gewalt antun, aber ihnen in aller Ruhe und Bestimmtheit erklären, eures Bleibens unter uns ist nicht mehr. Ihr stört uns in unserer naturgewollten Entfaltung, wie ihr euch nach eigenen Geständnissen auch durch uns in eurem Wesen gestört fühlt. Also, reinliche Scheidung. Wir wünschen euch ein glückliches Gedeihen auf eigener Scholle, und sei es in Palästina, in Mesopotamien, auf Neuguinea oder in Madagaskar, aber unter uns könnt ihr nicht mehr geduldet werden. Da die Lösung der Judenfrage alle europäischen Völker künftig in steigendem Maße beschäftigen wird, so ist sie eine internationale Angelegenheit. Hier wird ein neuer Völkerbund seine praktische Bedeutung erweisen, indem er den Juden endlich das von ihnen ersehnte eigene Vaterland verschafft und so Menschen, Völker und Staaten von dem eigentlichen und einzigen Weltfriedenstörer befreit. Seinem Abgange folgt der Völker- und Weltfrieden auf dem Fuße.